Radio Bremen, zweites Programm, Forum der Wissenschaft. Jenseits der Naturgesetze. Rupert Sheldrakes Thesen der morphogenetischen Felder. Dargestellt von Thomas Reichau. Im Jahre 1952 untersuchten Wissenschaftler auf einer Insel in der Nähe Japans das Verhalten einheimischer Affen, genannt Macaca fuscata, nachdem sie ihnen ganz neue Nahrung vorgesetzt hatten. Frische, gerade ausgegrabene süße Kartoffeln, jedoch voller Sand und Schmutz. Den Affen widerstrebte es, die sandigen Kartoffeln zu essen, benötigte ihre sonstige Nahrung doch keinerlei Vorbereitung. Ein 18 Monate altes weibliches Affenkind fand schließlich die Lösung des Problems, indem es vor dem Verzehren die Kartoffeln in einem Fluss vom Sand reinigte. Für Affen kommt dies einer kulturellen Revolution gleich, fast nur vergleichbar mit der Erfindung des Rades. Es erfordert Abstraktion, die Erkenntnis eines Planes und die bewusste Manipulation einiger Parameter in der Umwelt. Diesen Trick zeigte es nun seiner Mutter. Auch seine Geschwister und Spielkameraden lernten, die Kartoffeln zu waschen. Auf diese Weise lernten immer mehr Affen aus diesem Stamm, die süßen, wohlschmeckenden Kartoffeln im Wasser zu waschen und dann, befreit vom Sande, zu essen. Allerdings war zu beobachten, dass nur die erwachsenen Affen, die direkt ihre Kinder imitierten, diesen Trick erlernten. Einige andere alte Affen aßen auch weiterhin nur sandige, süße Kartoffeln. Doch dann, im Herbst 1958, geschah etwas Sonderbares. Eine gewisse Anzahl von Affen konnte nun ihre süßen Kartoffeln im Wasser waschen, um sie dann ohne Sand zu essen. Der Einfachheit halber können wir sagen, dass es 99 Affen waren. Nehmen wir weiterhin an, dass am nächsten Morgen ein 100. Affe gelernt hatte, seine Kartoffeln zu waschen. Mit diesem 100. Affen geschah ein ideologischer Durchbruch, eine Art Paradigmenwechsel. Nicht nur, dass an diesem Abend auf der ursprünglichen Insel jeder Affe in der Lage war, seine sandigen Kartoffeln zu waschen, sondern diese angeeignete Gewohnheit durchbrach natürliche Barrieren. Denn mit diesem 100. Affen sprang das gelernte Wissen plötzlich auf andere Inseln über. Wissenschaftliche Untersuchungen lassen keinen anderen Schluss zu, als dass hier ein auf einer Insel erlerntes Verhalten plötzlich und spontan auf anderen Inseln üblich wurde, ohne dass es diesen Affen dort irgendwie beigebracht wurde. Verhalten begann einen universellen Charakter anzunehmen. Die Affenstämme der anderen benachbarten Inseln und des Festlandes, allesamt begannen sie damit, ihre süßen Kartoffeln zu waschen. Diese Beobachtung japanischer Wissenschaftler, die der bekannte Biologe Lyell Watson in seinem Buch Life Tide wiedergibt, ist mit den herkömmlichen Theorien der Evolution und des Lernens nicht zu verstehen. Dazu Watsons Kommentar. Die Bedeutung dieser Anekdote liegt darin, dass sie deutlich macht, dass es möglicherweise in der Evolution andere Mechanismen gibt als jene, die durch die Gesetze der üblichen natürlichen Auslese bestimmt werden. Es gibt dieses Phänomen des 100. Affen. Und es ist möglicherweise für die Art und Weise verantwortlich, in der viele Ideen, Gedanken, Formen, Moden und Stilarten in unserer Kultur Verbreitung finden. Wenn genügend Menschen etwas für gültig halten, wird es für jedermann zur Wirklichkeit. Das Phänomen des 100. Affen beschäftigt Wissenschaftler schon seit langem. Doch konnte bislang noch keine hinreichende Erklärung gefunden werden, wie auch für folgende Phänomene. Die Synthese organischer Stoffe gelingt Chemikern umso schneller, je häufiger zuvor entsprechende Versuche glückten. Gleichgültig an welchem Ort der Welt. Untrainierte Ratten, etwa in New York City, die den Ausgang eines Wasserlabyrinths suchen, kommen schneller ans Ziel, wenn Artgenossen vorher in einem analogen Experiment, zum Beispiel in Neu-Delhi, erfolgreich waren, ohne dass zwischen ihnen eine wie auch immer geartete Verbindung bestanden hat. Denken wir eigentlich je darüber nach, wie es kommt, dass sich aus der in den Zellkernen vorhandenen absolut identischen genetischen Information so völlig unterschiedliche Organe wie ein Fuß, ein Auge, ein Gehirn und ein Herz entwickeln? Oder darüber, wie es kommt, dass ein Rosenstock, den wir beschneiden, wieder zu einem Rosenstock? Oder ein Regenwurm, den wir teilen, wieder zu zwei vollständigen Würmern wird? Wir halten dies für selbstverständlich und fragen selten, was es ist, das diese Entwicklung lenkt. Derlei Phänomene lassen sich mit den Gesetzen der Physik, der Chemie, der Lernpsychologie und der Genetik offensichtlich nicht allein erklären. Eine mögliche Erklärung liefert der englische Biochemiker Dr. Rupert Sheldrake, um dessen Thesen in der Fachwelt seit einiger Zeit eine heftige und kontrovers geführte Diskussion brandet. Die angesehene naturwissenschaftliche Zeitschrift Nature kürte Sheldrakes Buch mit dem Titel A New Science of Life zu einem Spitzenkandidaten für eine Bücherverbrennung. Und die ebenso angesehene Fachzeitschrift New Scientist kommt zu dem Schluss: Es steht außer Zweifel, dass hier jemand eine wichtige wissenschaftliche Untersuchung über das Wesen biologischer und physikalischer Realität vorgelegt hat. Hat Sheldrake recht, dann hat die westliche Wissenschaft die Welt ganz übel fehlgedeutet und alles, was in ihr lebt, dazu. Die Diskussion um Sheldrakes Hypothese der morphogenetischen Felder, die, so die amerikanische Fachzeitschrift Brain Mind Bulletin, in ihren Implikationen so weitreichend wie Darwins Evolutionstheorie zu werden verspricht, ist auch seit deren Veröffentlichung in deutscher Sprache, Buchtitel Das schöpferische Universum, nicht abgeebbt, ganz im Gegenteil. Bislang wurden von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen und Organisationen, wie zum Beispiel der New Yorker Tarrytown Group, Preise im Werte von rund 40.000 Mark ausgesetzt, um Sheldrakes Thesen experimentell zu bestätigen oder zu widerlegen. Das Universum, so die These des angesehenen britischen Forschers und Mitglieds der renommierten Royal Society of Science, richtet sich nicht allein nach unveränderlichen starren Gesetzen, sondern folgt ebenso Gewohnheitenmustern, die im Laufe der Zeit durch die Wiederholung von Ereignissen entstehen. Der gesamte Kosmos wird nicht nur durch die Faktoren Energie und Materie gesteuert, sondern auch durch unsichtbare, organisierende Felder, die zwar selbst über keinerlei Energie verfügen, aber sozusagen als Konstruktionspläne für alles Verhalten, für alle Formen dienen. Jeder Form und jedem Verhalten liegen neben genetisch bedingten Ursachen immaterielle, aber nichtsdestotrotz existierende Konstruktionspläne zugrunde, transzendente, morphogenetische, zu Deutsch gestaltbildende Felder, abgeleitet vom griechischen Morphe, Form, und Genesis, Werden, Entstehen. Sie steuern und prägen die gesamte belebte und unbelebte Natur, wirken über Raum und Zeit hinweg und können ihrerseits auch über Raum und Zeit hinweg verändert werden. So the idea is that these fields have an ordering or patterning effect on organisms. Ich vertrete die Ansicht, dass diese Felder einen ordnenden und formenden Einfluss auf alle Organismen und Systeme ausüben und dass sich die Struktur dieser Felder, die den Organismen ihre Ordnung und ihre Form verleihen, aus der bestehenden Ordnung und Form vorangegangener Organismen derselben Art ableitet. Mittels dieser Felder üben vergangene Organismen derselben Art einen Einfluss auf existierende aus durch einen Vorgang, den ich morphische Resonanz nenne. Dieser Einfluss wirkt über Raum und Zeit hinweg. Mit anderen Worten, die gesamte Vergangenheit, eine vergangene Ordnung, vergangene Formen, sind gemäß dieser Hypothese potenziell überall gegenwärtig. Diese Verbindung besteht über Raum und Zeit hinweg mittels morphischer Resonanz. Wann immer Atome, Moleküle, Zellen, Organismen und andere morphische Einheiten bis hin zu Individuen, ganzen Gattungen und Gruppierungen zum ersten Mal auftauchen, erzeugen sie ein morphogenetisches Feld, kurz M-Feld, das fortan alle folgenden Einheiten der gleichen Art prägt. Erlernt ein Mitglied einer Art ein neues Verhalten, wird das gestaltbildende Feld verändert, wenn auch nur geringfügig. Wird das Verhalten lange genug wiederholt, beeinflusst dies mittels morphischer Resonanz, eine Art stiller, machtvoller Wechselwirkung zwischen allen Gattungsangehörigen, die gesamte Gattung. Sheldrick betont, dass die M-Felder für jede charakteristische Form und Organisation von Systemen auf allen Ebenen unterschiedlicher Komplexität verantwortlich sind. Gleiches beeinflusst Gleiches, über Raum und Zeit hinweg, und diese Verbindungen von der Gegenwart zur Vergangenheit sind vielfältiger Natur. Ich vertrete die These, dass alle Erfahrungen aus der Vergangenheit die Gegenwart beeinflussen können. Dies besteht jedoch nicht aus einem einzigen Einfluss, sondern ist äußerst komplex. Wenn es zum Beispiel in der Vergangenheit Abertausende von Katzen gegeben hat, die ein bestimmtes Verhalten zeigten, so wird der Einfluss all dieser Katzen aus der ganzen Welt vor 100 Jahren ebenso wie vor einem Jahr ein junges Kätzchen beeinflussen, welches gerade damit beginnt. Es besteht also eine vielgestaltige Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Es ist keine lineare Verbindung oder eine einfache Verbindung. Für den mit 41 Jahren zurzeit wohl umstrittensten Wissenschaftler besteht also nur ein gradueller Unterschied zwischen Instinkt und erlerntem Verhalten. Beide hängen für ihn von morphischer Resonanz ab. Instinkt sei das Ergebnis unzähliger Wiederholungen eines Ereignisses derselben Spezies. Lernen, das Ergebnis von wiederholten Ereignissen aus der Vergangenheit eines einzelnen Individuums. Die Vorstellung morphischer Resonanz und der M-Felder als grundlegende Informationen für die Träger des Erbgutes muss eine ganze Generation aufrütteln, die mit zweifelsfrei grandiosen Erkenntnissen der Genetik groß geworden ist. Doch Sheldrake will weder die klassische Vererbungslehre noch die Genetik stürzen, sondern sie vielmehr erweitern. Die klassische Evolutionstheorie besteht im Wesentlichen aus zwei Elementen. Während der Aspekt der natürlichen Auslese, die These vom Survival of the Fittest, von allen Forschern als richtig angesehen wird, ist der zweite Aspekt, die Frage nach der Natur der Veränderung, in der Fachwelt nicht unumstritten. Die Frage nach der Natur des Entstehens neuer Formen und Evolutionsmuster und die Frage nach der Art und Weise, in der Organismen Formen, Strukturen und Verhalten vererben, wird seit einigen Jahren kontrovers diskutiert und keineswegs allein im klassischen Sinne beantwortet. Die gegenwärtig vorherrschende Evolutionstheorie beruht auf dem Konzept erbguttragender Genmoleküle. Das Erbgut ist in der DNS kodiert und Mutationen, der Ursprung für Veränderungen, sind nichts anderes als zufällige Veränderungen der DNS. Gemäß dieser Vorstellung entsteht alles Neuartige in der Evolution durch zufällige Mutation. Das Prinzip natürlicher Selektion lässt dann all jene Organismen sterben, die nicht überleben können. Es gibt nur eine genetische Vererbung und einen gewissen Grad an Vererbung durch das Zytoplasma der Zellen. Doch die auf Darwin zurückgehende klassische Evolutionstheorie mit ihren Ansichten über zufällige Mutation und Selektion hat sich zur Erklärung vieler Beobachtungen als ungeeignet erwiesen. Während das alte Paradigma die Evolution als das ständige Erklimmen einer Leiter betrachtet, vergleichen andere Wissenschaftler sie mit einer Verzweigung verschiedener Äste eines Baumes. Evolution geschieht nicht kontinuierlich, sondern gleichsam auch in Sprüngen. So hat zum Beispiel der Harvard-Biologe Stephen Jay Gould aufgrund von Fossilienfunden zeigen können, dass das Gleichgewicht des Lebens von Zeit zu Zeit durch starken Stress unterbrochen wird. Diese als Punktionalismus bekannte Ansicht besagt, dass sich eine Spezies nicht allmählich durch die beständige Veränderung ihrer Vorfahren entwickelt, sondern sie entwickelt sich sprunghaft, mit einem Male und vollständig. Evolution wird periodisch vollzogenen Sprüngen kleiner Gruppen zugeschrieben. Die sprunghafte Natur der Evolution im Rahmen eines unterbrochenen Gleichgewichts konnte auch von dem amerikanischen Forscher Walter Gilbert für unser Erbgut nachgewiesen werden. Die DNS verkörpert nicht das konsistente Archiv, sondern vielmehr ein ständiges Fließen, ein dynamisches System, in dem sich Ansammlungen von Genen ausdehnen und zusammenziehen und in das frei bewegliche Element hinein- und hinausspringen. Schließlich haben in den letzten Jahren Forscher wie Erich Jansch, Ilya Prigozhin, Francisco Varela und Gregory Bateson ein erstes kohärentes Modell der Dynamik der Evolution geschaffen. Das Paradigma der Selbstorganisation betont die Existenz von Ungleichgewicht als Voraussetzung für die Evolution des Lebens. Ordnung entsteht durch Offenheit und Fluktuation. Evolution ist Revolution. Innovation immer die Angelegenheit weniger. Imperfektion und Risikobereitschaft begünstigen, dass alte Systeme gleichsam auf eine Ebene höherer Ordnung wegspringen. Und der deutschstämmige amerikanische Biochemiker Christian Schwabe vertritt die Ansicht, dass die genetischen Programme so alt wie das Leben selbst sind, ja, sich zusammen mit diesem gebildet haben könnten. Auch er schlägt, ähnlich wie Sheldrake, doch mit anderem Ansatz, komplexe molekulare Baupläne des Lebens vor, die bereits in der Urzeit der Erde vorhanden gewesen seien. Fazit: Weniger denn je gibt es eine gültige und unumstrittene Theorie für die Ursachen der Evolution. Alle Bereiche moderner Evolutionsforschung scheinen letztlich nur für einen Teil der Phänomene des Lebens gültig zu sein. So auch Sheldrakes Thesen, die er nicht im Widerstreit zur klassischen Evolutionstheorie, sondern als Ergänzung verstanden wissen will. Ich vertrete die Ansicht, dass Organismen durch M-Felder in die Lage versetzt werden, sich auf die Formen und die Erfahrungen vergangener Gattungsangehöriger einzustimmen. Dieses Einstimmen ist ein direkter, unmittelbarer Zugang zu vergangenen Ereignissen. Es muss nicht notwendigerweise in der DMS kodiert sein. Mit anderen Worten, Vererbung, der Einfluss der Vergangenheit auf gegenwärtiges Leben, beinhaltet zwei Elemente. Zum einen die DNS, die Erstellung der richtigen, für die jeweilige Art charakteristischen Proteine, und zum anderen das Einstimmen auf die M-Felder der Gattung, welche die Proteine organisieren und dem gesamten Organismus seine Form verleihen und die Verhaltensmuster bestimmen. Vererbung geschieht für Sheldrake also auf zweierlei Weise. Die genetische Information wird mittels der DNS auf die Nachkommen übertragen. Die Vererbung durch die M-Felder und mittels morphischer Resonanz bedeutet, dass Organismen mit Hilfe dieses direkten Einstimmens von den tatsächlich gemachten Erfahrungen anderer Gattungsangehöriger Nutzen ziehen können. Diese Art der Vererbung verläuft sozusagen vollkommen im Stillen. M-Felder sind für Sheldrake eine Art kollektives Gedächtnis einer Gattung, genauso Bestandteil unseres Erbgutes wie die DNS, nur dass die Informationen direkt und unmittelbar weitergegeben werden. Diese zuerst ungewöhnlich scheinende Ansicht, die für Sheldrake nur die Grenzen der Genetik aufzeigt, veranschaulicht er mit Hilfe einer Analogie. Stellen Sie sich einen intelligenten und neugierigen Menschen vor, der jedoch nichts von Elektrizität oder elektromagnetischer Strahlung versteht. Ihm wird zum ersten Mal ein Fernsehapparat gezeigt. Zuerst stellt er sich vielleicht vor, dass das Gerät in der Tat jene vielen kleinen Leute enthält, die man auf dem Bildschirm sehen kann. Wenn er jedoch in das Gerät hineinschaut und dort nur Drähte, Kondensatoren und Transistoren vorfindet, mag er sich vielleicht die intelligentere Version zu eigen machen. Die Bilder entstehen irgendwie aus komplexen Interaktionen unter den einzelnen Bestandteilen des Gerätes. Diese Version würde umso mehr bestätigt werden, wenn er feststellt, dass die Bilder dann verzerrt erscheinen oder ganz verschwinden, wenn Bestandteile entfernt werden. Wenn man ihm nun den Vorschlag unterbreitet, dass die Bilder eigentlich von unsichtbaren Einflüssen abhängen, die das Gerät von weit her erreichen, lehnt er dies eventuell mit der Begründung ab, dies sei überflüssig, obskur und unmöglich. Seine Ansicht, dass nichts von außen in das Gerät hineinkomme, würde durch die Entdeckung unterstützt, dass das Gerät dasselbe Gewicht aufweist, wenn man es anstellt oder abstellt. Diese Ansicht ähnelt der traditionellen Auffassung der Biologie. Demgegenüber bedeutet im Rahmen dieser Analogie die Hypothese der gestaltbildenden Verursachung nicht, die Bedeutung der Drähte, Transistoren etc. korrespondierend zur DNS, den Proteinmolekülen usw. zu verneinen, sondern ergänzend dazu erkennt sie die Bedeutung von Einflüssen von außerhalb des Systems an. Die Sender sind vergangene Organismen derselben Gattung. Genetische Veränderungen können die Vererbung von Formen oder Instinkten sehr wohl durch die Veränderung der Art und Weise des Einstimmens beeinflussen oder auch durch die Erzeugung von Störungen beim Empfang. Genetische Faktoren können jedoch nicht allein und vollständig für die Vererbung von Formen und Instinkten verantwortlich sein. Genauso wenig, wie die Bilder auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes allein durch den Schaltplan erklärt werden können. So, In der genetischen Theorie ist die DNS also natürlich weiterhin ein wesentliches Element. Sie schaffen die Ausgangsbedingungen für das Einstimmen, sie selbst aber übertragen nicht all die Informationen. Sie ermöglichen den Organismen einfach, sich einzustimmen. Genauso wie in der Analogie. Die Drähte und Transistoren sind wichtig für die Übermittlung, sie selbst allein erklären jedoch nicht all die Klänge und Bilder, die aus dem Gerät kommen. Durch eine Veränderung des Schaltplans können wir also Veränderungen der Klänge und Bilder erzeugen. In derselben Art und Weise können Mutationen in der DNS die Form und das Verhalten eines Organismus beeinflussen. Meiner Ansicht nach geschieht dies jedoch aufgrund der Tatsache, dass der Schaltplan und damit das Einstimmen des Systems verändert wird. Dass die Wirkungen der M-Felder tatsächlich existieren, dies wird durch Experimente aus der Verhaltenspsychologie bestätigt, durch eine der längsten Versuchsreihen, die jemals in der Geschichte der experimentellen Psychologie durchgeführt wurden. Beginnend im Jahre 1920 bis ins Jahr 1954. In den 20er Jahren begann der Psychologe William McDougall an der Harvard-Universität seine Untersuchungen über das Lernverhalten von Ratten, die durch ein Wasserlabyrinth laufen und den Ausgang finden mussten. Als er mit der 23. Generation seiner Versuchsratten arbeitete, stellte er fest, dass selbst Ratten, die als langsame Lerner eingestuft waren, die Lösung fast 10-mal schneller fanden als die Ratten der ersten Generation. Später wurden McDougalls Experimente, die er nicht zu deuten verstand, in Schottland und Australien von den Wissenschaftlern Crewe und Agar wiederholt. Und im Jahre 1954 mit der Veröffentlichung des Schlussberichtes durch Agars Gruppe abgeschlossen. Dabei zeigte sich, dass sogar die erste Rattengeneration dasselbe Labyrinth so schnell wie McDougalls bester Lerner bewältigte. Dieses unerwartete Ergebnis unterscheidet sich sowohl von der Lamarckschen Theorie, nach der nur die Nachkommen trainierter Tiere schneller lernen dürften, als auch von der konventionellen Theorie, nach der weder die Nachkommen trainierter noch untrainierter Tiere eine Erhöhung ihrer Lerngeschwindigkeit aufweisen dürften. Eine größere Lerngeschwindigkeit bei den Nachkommen von sowohl trainierten als auch untrainierten Stämmen stützt Sheldrakes These. Information wird über die Zeit hinweg getragen. Sie kann nicht durch die Gene übertragen worden sein, sondern durch ein Feld, das als Übertragungsmedium dient. Ein einmal erlerntes Verhalten hat die gesamte Gattung verändert. Ein weiteres Beispiel. Der bekannte Behaviorist B.F. Skinner trainierte Tauben, eine beleuchtete Tafel anzupicken. Nach 20 Jahren fanden Forscher heraus, dass sie diesen standardisierten Test nicht mehr durchführen konnten, da die Tauben ohne langes Training die gestellte Aufgabe lösten. Ein Beispiel für einen morphogenetischen Effekt aus dem sozialpsychologischen und technologischen Bereich. Bei der Einführung des Autos hat es enorme Inkompetenzen hinsichtlich des Umgangs mit dieser technologischen Neuerung gegeben. Viele Jahre glaubte man anfangs, dass nur hochqualifizierte Ingenieure ein Auto fahren dürften. Man war der Ansicht, dass der Mensch für bestimmte Geschwindigkeiten im Prinzip rein biologisch ungeeignet wäre. Doch heute fahren sehr schlechte Autofahrer 100-mal besser als die besten Automobillenker vergangener Zeiten. Es scheint also nicht allein eine Frage der Perfektionierung des Autos an sich zu sein, sondern auch eine Frage der aus dem allgemeinen kollektiven Bewusstsein erwachsenen Kompetenz im Umgang mit dieser technologischen Errungenschaft. Die Vorstellung unsichtbarer Felder, die die Ordnung und Komplexität der physikalischen Erscheinungswelt hervorbringen, ist keineswegs neu. Bekanntermaßen haben dies im philosophischen Bereich seit Platos Vorstellung idealer Formen und Aristoteles Gedankengebäuden schon etliche Denker zum Ausdruck gebracht. So auch im naturwissenschaftlichen Bereich, wenngleich sie alle von Feldtheorien sprechen, die von Energie oder vorher schon existierenden Formen abhängen. Hans Driesch, ein deutscher Biologe, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts wesentlich zur Forschung der Embryologie beitrug, schloss aus seinen Experimenten mit Seeigeln, dass lebende Organismen von einem nicht-physikalischen Faktor geformt, reguliert und regeneriert werden. Diesen nicht-physikalischen Faktor nannte er Entelechie. Die Gene seien dafür verantwortlich, die materiellen Träger der frühgeschichtlichen Entwicklung zu stellen und dafür, die chemischen Substanzen anzuordnen, die Verwirklichung der Ordnung selbst geschehe durch die Entelechie. Sheldrakes M-Felder verfügen über keinerlei Masse oder Energie. Für ihn ist es keineswegs zwingend notwendig, dass ein gestaltbildendes Feld über Energie verfügen muss. Wenn ein Strauß Blumen ins Feuer geworfen wird und zu Asche zerfällt, bleibt zwar die Masse und die Energie erhalten, die Form der Blumen jedoch verschwindet einfach. Genauso ist eine Blaupause die eigentliche Ursache für das Entstehen einer Form. Sie selbst jedoch trägt keinerlei Energie dazu bei. Wichtig für das Verständnis der M-Felder ist auch, dass sie offen für Veränderungen sind. Neue Formen und neue Verhaltensweisen eines Systems schlagen sich in einer neuen Struktur des gestaltbildenden Feldes nieder. Mehr oder weniger stark, je nachdem, von wie vielen Individuen und für welchen Zeitraum das neue Verhalten angenommen und beibehalten wird. Die Schöpfung geschah nicht einmal am Anfang der Welt, sondern geschieht jeden Augenblick neu. Es ist nichts festgelegt, alles kann sich ändern, ganz neue Verhaltensweisen und Formen werden zugelassen. Sheldrake betont ausdrücklich, dass seine Hypothese auch für menschliches Verhalten gilt. Hieraus ergeben sich neue Perspektiven, die es uns vielleicht ermöglichen, unser Verhalten und unser Auftreten zu relativieren. Unser Selbst- und Weltverständnis würde gleichsam überprüft. In einer Zeit grundlegender Veränderungen erscheint dies als lohnende Aufforderung für den Einzelnen und als konsequente Notwendigkeit für den Homo sapiens. Dazu Rupert Sheldrake im Interview mit Psychologie heute. Es ist wohl ziemlich klar, dass wir uns nicht von der Gewalt in der übrigen Welt abtrennen können. Sie ist um uns herum und in uns. Wir können uns selbst nicht von der Gesellschaft abspalten, die Kernwaffen produziert. Wir alle bezahlen Steuern und tragen so zum Fortbestand des Systems bei, das diese Waffen erzeugt. Also sind wir alle ein Teil davon. Wenn die morphogenetischen Felder funktionieren, wie ich mir das denke, wäre es gut, sich darüber klar zu werden, dass wir ein Teil der Menschheit sind. Niemand ist eine Insel. Zwischen Individuum und Gesellschaft besteht eine enge Wechselwirkung. Wir alle sind demnach nicht isolierte, voneinander getrennte Einzelwesen, sondern Teile einer umfassenden Einheit, über die M-Felder als kollektives Gedächtnis mit jedermanns Entwicklung untrennbar miteinander verbunden. Jeder beeinflusst als Teil des Ganzen das Ganze selbst und wird selbst wiederum vom Ganzen beeinflusst. Wenn es uns allen auch nicht so sehr bewusst ist, gemäß Sheldrakes These beeinflusst jede noch so kleine Veränderung und Entwicklung im individuellen Bewusstsein das kollektive Bewusstsein und umgekehrt. Daraus ergeben sich in der Tat weitreichende Konsequenzen. Wie in dem bekannten Gleichnis von Heinrich von Kleist sind wir demnach keine Marionetten, selbstzufrieden, doch Produkte unserer Umwelt, auf ewig determiniert, Opfer unserer gesellschaftlichen und politischen Umstände, sondern vielmehr wie ein frei und schöpferisch tätiger Tänzer, dieselben Figuren wie die Marionette ausführend, doch mit dem Wissen durchdrungen, dass unser individuelles Bewusstsein das kollektive Bewusstsein tatsächlich verändern kann. Indem ich mich verändere, verändere ich die Welt. Die Frage, ob politische Arbeit somit zur Bewusstseinsarbeit wird, ist sicher müßig und vielleicht auch zu weitreichend. Aber eines scheint klar. Seit unsere physischen Grenzen nahezu ausgeschöpft sind, wird Pionierarbeit zunehmend zu einem seelisch-spirituellen Wagnis. Im östlichen Kulturkreis gibt es vielerlei Ansichten, die denen Sheldrakes vergleichbar sind und wo Parallelen auszumachen sind. So auch die indische Auffassung über sogenannte Samskaras, die zugleich auch die Chancen zu einer individuellen Bewusstseinsveränderung enthüllt. Dazu der Ethnologe Eknat Yaswaran. Ein Samskara ist nichts anderes als ein Gedanke, der tausendmal immer wieder und wieder wiederholt wird, der schließlich zu Worten führt, die ihrerseits aber tausende Mal wiederholt werden. Die Worte wiederum resultieren in Verhaltensweisen, die aber tausendmal wiederholt werden. Ein Mensch mit einem ärgerlichen Samskara zum Beispiel neigt dazu, sich einfach über alles zu ärgern. Was wir Persönlichkeit nennen, ist nichts anderes als eine Ansammlung von Samskaras. Dies ist zugleich eine enthüllende wie hoffnungsvolle Analyse. Auf der einen Seite bedeutet dies, dass wir bei all unserem Handeln, ja sogar unserem Denken, über sehr wenig Freiheit verfügen. Auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, dass unsere Persönlichkeit nicht wirklich starr ist. Auch sie befindet sich in einem Prozess ständiger Veränderung. Obwohl wir uns selbst immer als ein und dieselbe Person betrachten, gestalten wir uns in jedem Augenblick durch das, was wir denken, immer wieder neu. Genauso wie sich jede Zelle im Körper in einem konstanten Zustand der Neugestaltung und der Veränderung befindet. Mit jedem Gedanken haben wir die Möglichkeit, neu auszuwählen. In derselben Weise, wie ein Samskara durch immer wieder wiederholte Gedanken, Worte und Handlungen aufgebaut wird, in derselben Weise kann es durch immer wieder wiederholte Gedanken, Worte und Handlungen der entgegengesetzten Art abgebaut werden. Wir alle sind Mannschaft auf dem Raumschiff Erde. Blinde Passagiere gibt es nicht. Anstatt andere für die Probleme der Welt verantwortlich zu machen, kann man hier und jetzt mit der Veränderung beginnen. Zu behaupten, solche und ähnliche durch die Menschheitsgeschichte hindurch immer wieder geäußerten Ansichten, die vielen einfach als weltfremd erscheinen, würden durch neueste wissenschaftliche Theoriebildungen, wie zum Beispiel Sheldrakes Thesen der morphogenetischen Felder, zunehmend an Substanz gewinnen, scheint nicht so abwegig zu sein und ist mit Sicherheit nicht Ergebnis unkritischen Bewusstseins oder romantischer Schwärmerei. Ein Verständnis von Sheldrakes Thesen bereitet uns allen möglicherweise deshalb so große Schwierigkeiten, weil es uns in unserer tagtäglichen Welt äußerst schwer fällt, sich etwas Immaterielles, Unmanifestes, ein unsichtbares Feld vorzustellen. Dies ist nur zu verständlich. Dennoch müssen wir uns an die Wirklichkeit gewöhnen, denn dies steht zumindest für die Physiker zweifelsfrei fest, dass die Grundlage aller Manifestationen ein immaterieller, unmanifester Grundzustand ist. Dass das gesamte Universum, so wie wir es heute vorfinden, beim Urknall, dies gilt als sicher, aus einem klitzekleinen Punkt entstand. Dass Materie zum größten Teil nicht aus festen Masseteilchen, sondern aus Leere besteht. Aus einem ständig entstehenden und vergehenden Feld, frei von Materie. Dass unsere materielle Umwelt in sich innerlich dynamisch ist. Scheinbar leblos, doch voller dynamischer Aktivität. Dass alles im Universum durch unmittelbare, nicht lokale Zusammenhänge miteinander verbunden ist. Alles ist ein unteilbares Ganzes. Dass wir niemals von der Natur sprechen können, ohne auch nicht gleichzeitig von uns zu sprechen. Physikern ist es seit jeher leichter gefallen, das Universum in seiner Ganzheit zu verstehen und damit auch die Rolle, die menschliches Bewusstsein darin spielt. Denn ihr erklärtes Ziel ist es, die Einheit der Natur zu verstehen. Gerade seit den neueren Theoriebildungen steht für die Physiker die Verbundenheit des Menschen mit der Ganzheit im Mittelpunkt. Dazu Harald Fritzsch, Professor am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik in München. Eine der wohl wichtigsten Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft ist, dass jeder von uns eine Rolle spielt, eingebettet in das Netz der Naturvorgänge. Wir sind ein Teil des Ganzen und nicht losgelöst vom Rest des Universums. Ich glaube, dass diese Einsicht uns nicht nur Bescheidenheit vermitteln kann, sondern auch Stolz und Selbstbewusstsein. Und dass es möglich sein wird, die für unsere Gesellschaft so wichtigen Werte und Normen aus dieser Einsicht zu beziehen. Die Welt erscheint, ähnlich wie bei Sheldrake, für moderne Physiker schon seit einigen Jahrzehnten nicht als ein reales, festes, meist starres Gebilde, sondern als ein flimmerndes Gewebe aus Ereignissen, Beziehungen und unendlichen Möglichkeiten. Auf seiner ursprünglichen Ebene scheint das Universum paradoxerweise ganzheitlich und homogen zu sein, das irgendwie das komplizierte Gebilde unserer täglichen Erfahrungswelt hervorbringt, eine Wirklichkeit, von der wir uns kein rechtes Bild machen können. Das Universum ist ein unteilbares Ganzes. Dass dies nicht nur Theorie ist, wurde durch eine Reihe von Experimenten eindrucksvoll belegt. Einer der ersten Nachweise für die innere Verbundenheit der Welt erfolgte im Jahre 1935, als Albert Einstein und zwei seiner Mitarbeiter ein Experiment vorschlugen, welches zuerst unter dem Namen Einstein-Podolsky-Rosen-Effekt und späterhin als Bell's Theorem bekannt wurde. Ausgehend von einem physikalischen System bestehend aus zwei Teilen, zum Beispiel zwei Elektronen oder zwei Protonen, schafft man zwischen den beiden Teilen eine beliebige Entfernung. Wenn nun durch einen Experimentator die Polarität des einen Teilchens, der Drehimpuls, geändert wird, stellt man fest, dass sich das andere Teilchen augenblicklich ebenfalls entsprechend ändert. Einerlei, wie groß auch immer die Entfernung zwischen beiden Teilchen ist. Sie bleiben auf geheimnisvolle Art und Weise miteinander verbunden. Diese, wie auch viele andere Erkenntnisse aus der modernen Physik, deuten nicht nur an, dass die Welt recht unterschiedlich ist von dem, wie sie erscheint. Sie fordert es, so der Physiker Gary Zukav. Ausgehend von der Vernunft haben Physiker bewiesen, dass unsere rationale Schau der Welt, in der wir leben, weitgehend unzulänglich ist. Wir werden unsere allgemeinen Vorstellungen über die Wirklichkeit revidieren müssen, auch wenn sie der alltäglichen Erfahrung widersprechen. Bei dem Übergang von der geheimnisvollen Welt der Mikrophysik zu der alltäglichen Erfahrung der Welt der Erscheinungen kann, so Sheldrake, ein Verständnis der M-Felder hilfreich und nützlich sein. Well, I think it might even help to resolve some of the paradoxes in physics. Ein Verständnis der M-Felder könnte einige der Paradoxien in der Physik zu lösen helfen. Es könnte einige der Probleme in der Quantentheorie lösen. Ich bin der Auffassung, dass die M-Felder dafür verantwortlich sind, dass Ereignisse und Elementarteilchen auf der Ebene der Quanten geordnet werden. Auf der Ebene, wo sie noch nicht determiniert sind. Eines der Probleme in der Quantentheorie besteht darin zu verstehen, wie sich die Entwicklung von der unbestimmten Natur der Quanten, der mikroskopischen Ebene, wie zum Beispiel den Elektronen, hin zu jener Welt der Erscheinungen vollzieht, die wir um uns herum wahrnehmen. Auf der einen Seite gibt es die unbestimmte, verschwommene Welt auf der Ebene der Quanten, auf der anderen Seite gibt es die makroskopische Ebene, die Welt der Erscheinungen, der Erfahrungen alltäglicher Natur. Jener Welt, in der alles recht vorhersagbar ist. Eines der großen Probleme der Quantentheorie besteht in der Frage, auf welche Art und Weise wird die unbestimmte, verschwommene, mikroskopische Ebene zu der geordneten Welt der Muster, der Formen, der Chemikalien, der Kristalle, der Tiere und Pflanzen. Ich bin der Auffassung, dass dies auf den ordneten Einfluss der M-Felder zurückzuführen ist. Sie gestalten den Übergang von der quantenmechanischen Ebene zu der Welt, die wir wahrnehmen. Physiker haben in Verbindung mit Neurologen eine holographische Theorie des Universums und des menschlichen Gehirns entwickelt, der zufolge das Gehirn als kleiner Teil in einem holographischen Universum, dem Ganzen, gesehen wird. Holographisch heißt, dass etwas in seinem kleinsten Teil das vollständige Ganze enthält. Im Universum besteht eine ungebrochene Ganzheit. Das Gehirn selbst wird als ein Hologramm angesehen, das ein holographisches Universum interpretiert. Sheldrake sieht hier auch Parallelen zu seiner Auffassung, aber er verweist zugleich auch auf die Unterschiede. Ich vertrete die Ansicht, dass der Wirklichkeit in der Tat eine holographische Qualität innewohnt. Doch nicht allein im Sinne einer Interaktion verschiedener Ereignisse auf räumlicher Ebene, sondern ebenso im Sinne einer Interaktion der Vergangenheit mit der Gegenwart. Ein holographisches Modell, bei dem das Hologramm der Gegenwart nicht nur von anderen Ereignissen der Gegenwart beeinflusst wird, sondern ebenso durch Ereignisse aus der Vergangenheit. Dies entspräche mehr meiner Auffassung. Besondere Übereinstimmung scheint auch zwischen den M-Feldern und den Auffassungen David Bohms zu bestehen. Bohm, Professor für theoretische Physik in London und Einstein-Schüler, zeigt aufgrund seiner Überlegungen, dass das Universum in der Tat auf einer grundlegenden Ebene eine ungebrochene Ganzheit ist, die aufgrund von Symmetriebrüchen, das heißt dem Ungleichgewicht der physikalischen Grundkräfte, nur den Anschein erweckt, als gäbe es Teile. In Bohms Worten, die explizite Ordnung, sprich alles, was wir auf der Oberfläche wahrnehmen, ist nur Ausdruck einer verborgenen, impliziten Ordnung, eines Bereiches jenseits von Raum und Zeit. Eben diesen Bereich gilt es zu erfahren, will man die Welt tatsächlich als eine Einheit, eine unendlich vernetzte Ganzheit begreifen lernen. Doch auch hier betont Sheldrake wichtige Unterschiede. Seine implizite Ordnung legt die explizite Ordnung fest, was wir in Raum und Zeit wahrnehmen. Die Ideen, Grundformen oder Archetypen sind auf ewig fixiert. Und unsere phänomenale Welt reflektiert sie nur. In diesen Theorien gibt es keine Rückwirkung unserer Erscheinungswelt auf die Ideen oder Archetypen. Meine Formen oder Archetypen, meine morphogenetischen Felder sind jedoch nicht festgelegt. Für mich gibt es eine ständige Rückkoppelung von der Welt der Erscheinungen oder Bohms expliziter Ordnung zurück zu den Formen oder der impliziten Ordnung. Daher werden die morphogenetischen Felder fortlaufend durch das modifiziert, was sich in dieser Welt ereignet. Es ist kein Einbahnprozess von festgelegten Grundformen zu den Phänomenen, sondern ein zweiseitiger Vorgang immerwährender Veränderung und Entwicklung. Die Schöpfung geschah nicht einmal am Anfang der Welt, sondern geschieht jeden Augenblick neu. Es ist nichts festgelegt, alles kann sich ändern, ganz neue Verhaltensweisen, Strukturen und Formen werden zugelassen. Was wir Naturgesetze nennen, sind vielleicht nur Gewohnheiten. Nichts ist durch zeitlose Gesetze festgelegt. Die Vorstellung, dass eine Art kollektives Gedächtnis unabhängig von einer Speicherung in einem physischen Gehirn existiert, dass Erinnerungen mittels morphischer Resonanz verfügbar sind, bedeutet auch, dass die gesammelten Informationen und Erfahrungen aller vorangegangenen Geschichte und Evolution in der Tat auch Archetypen beinhalten würden. So zum Beispiel auch C.G. Jungs Vorstellung eines kollektiven Unbewussten. Dazu Rupert Sheldrake. Meine Ansicht besagt, dass es Menschen möglich sein sollte, das Gedächtnis vorher lebender Menschen zu erschließen. Wenn es denn also solch eine Art gemeinsamen Gedächtnisses gibt, würden spezifische Erinnerungen bereits gelebt habender Menschen normalerweise nicht zum Tragen kommen. Man erhält vielmehr eine Art von Durchschnitt der grundlegenden Formen von Gedanken, Ideen und Bildern von bereits gelebt habenden Menschen. Dies sind die Grundzüge oder die Archetypen unterschiedlicher Formen der Erfahrung. Dies würde etwas sein, was dem Bewusstsein nicht direkt zugänglich ist, aber es würde etwas sein, was die Bewusstseinsinhalte und Erfahrungen gestalten und formen würde. Diese Vorstellung korrespondiert sehr stark mit der Vorstellung des kollektiven Unbewussten, wie sie C.G. Jung ausführt. Jung dachte, dass das kollektive Unbewusste eine Art gemeinsamen Gedächtnisses sei. Jung sah sich jedoch dem Problem gegenüber, dass er nicht erklären konnte, wie dieses gemeinsame Gedächtnis vererbt wurde. Es ist nicht möglich, dass es als ein Ergebnis des Erbgutes eines einzelnen Menschen mittels der DNS vererbt wird. Denn es gibt keinerlei hinreichende Beweise, dass Erfahrungen der Eltern mittels Modifikationen in der DNS an ihre Kinder weitergegeben werden können. Es gibt dafür keinerlei Beweise. Ganz im Gegenteil, es gibt viele Beweise, die dagegen sprechen. Ich vertrete nun die Ansicht, dass derlei Erfahrungen tatsächlich weitergegeben werden können. Dies beinhaltet jedoch nicht Veränderungen in der DNS. Es wird vielmehr durch morphische Resonanz weitergegeben. Nicht nur an die direkten Nachkommen, sondern an jedes andere Gattungsmitglied, was ausreichend gleiche Merkmale aufweist. Dies bedeutet nichts anderes als eine biologische Grundlage für die Vorstellung des kollektiven Unbewussten, die zurzeit nicht existiert. The biological basis for it, which at present doesn't exist. Sheldrakes Thesen sind für uns westliche Menschen möglicherweise deshalb nicht so leicht zu verstehen und zu akzeptieren, weil sie nicht nur eine gewandelte Vorstellung über die Dimensionen des Raumes, sondern vor allem auch eine ganz andere Vorstellung über die Natur der Zeit erfordern. Veränderungen über den Raumfaktor hinweg sind uns allen mehr oder minder vertraut. Newtons Erkenntnisse über die Schwerkraft im 17. Jahrhundert machen dies ebenso deutlich wie die experimentellen Ergebnisse aufgrund der Entdeckung des elektromagnetischen Feldes. Dass räumliche Verbindungen bei dem dynamischen Verlauf der Evolution nur von sekundärer Bedeutung sind, dies wird umso deutlicher seit Einsteins Relativitätstheorie und der Quantenmechanik, obschon dies für uns bis heute geheimnisvoll bleibt. Während wir mit diesen Vorstellungen mehr oder minder vertraut sind, ist uns die Vorstellung einer Veränderung über den Zeitfaktor hinweg, besonders in der westlichen Hemisphäre, völlig fremd und wurde auch bislang nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Wir tun so, als würde die Gegenwart durch die Vergangenheit in unmittelbarer Weise vorwärts gedrückt. Als würde die Gegenwart durch die Vergangenheit durch einige Millisekunden vorher bestimmt. Sheldricks Thesen implizieren eine andere Vorstellung von der Zeit. Für ihn ist die gesamte Vergangenheit, Formen, Muster, Ereignisse, Erfahrungen und auch die Zeit, potenziell in der Gegenwart und überall zugleich vorhanden. Nach dem Prinzip, Gleiches beeinflusst Gleiches. Emfelder transzendieren jedoch damit nicht die Zeit, sondern sie üben ihren Einfluss von der Vergangenheit über den Zeitfaktor hinweg aus. Wenn sie die Zeit transzendieren würden, würde dies ja bedeuten, dass sie sowohl von der Vergangenheit als auch von der Zukunft aus funktionieren würden. Dies dürfte dann keinerlei Unterschied machen. M-Felder üben ihren Einfluss aus der Vergangenheit nicht in einer linearen Art und Weise aus, aber sie folgen einer bestimmten Richtung. Dies heißt, die Vergangenheit hat sehr wohl ihren Einfluss, die Zukunft jedoch nicht. Die Zeit folgt also einer bestimmten Richtung, jedoch nicht in linearer Weise. M-Felder transzendieren also keineswegs die Zeit in dem Sinne, dass sie jenseits von Vergangenheit und Zukunft ihre Wirkung zeitigen können. Vielmehr transzendieren sie die Vorstellung von Linearität der Zeit. Jener Vorstellung, der zufolge Ereignisse, die bereits lange geschehen sind, wenig oder überhaupt gar keinen Einfluss mehr haben. Meine These lautet, die gesamte Vergangenheit ist potenziell gegenwärtig. Es ist bestimmt mehr als ein Zufall, dass Sheldrake seine Hypothese der morphogenetischen Felder im Wesentlichen seit 1974 entwickelt hat. Seit der Zeit, in der er im Rahmen eines Forschungsauftrages als Pflanzenphysiologe an einem Forschungsinstitut im indischen Hyderabad tätig gewesen ist. In einem Land also, in dem die Vorstellung eines Einflusses der Vergangenheit auf die Gegenwart sehr wohl in der Vorstellung des Karma und der Reinkarnation bekannt und allgemein akzeptiert ist. Wir sollten akzeptieren, dass unsere Vorstellung von der Zeit nicht die einzig mögliche ist. Anthropologen wie Edward Hall meinen, dass wir Gefangene unserer eigenen Vorstellung von Zeit seien. Unsere Kultur verläuft beispielsweise monochronologisch. Das heißt, ein Ereignis zu einer bestimmten Zeit. Wohingegen in vielen anderen Kulturen die polychronologische Zeit vorherrscht. Das heißt, Aufgaben und Ereignisse beginnen und enden gemäß der natürlichen zu ihrem Verlauf und Abschluss benötigten Zeit und nicht aufgrund starrer Termine. Edward Hall. Für die monochronologisch empfindenden, in der nördlichen europäischen Tradition aufgezogenen Menschen stellt sich die Zeit wie eine Straße oder ein Band dar, linear und aufgeteilt in Abschnitte. Sie weitet sich vorwärts in die Zukunft und rückwärts in die Vergangenheit aus. Ebenso scheint die Zeit greifbar. Wir sprechen von ihr, als könne man sie bewahren, verlieren, verschwenden, ausgeben, erfinden, beschleunigen, verlangsamen, und auslaufen. Mediziner, wie zum Beispiel der Amerikaner Larry Dossey, vertreten die Ansicht, dass es letztlich diese tradierten, doch heute längst widerlegten Vorstellungen eines begrenzten Raumes und einer allein linear verlaufenden Zeit sind, die uns krank machen. Er kommt zu dem Schluss, dass ein lebenswichtiger Teil des Zieles der Medizin darin besteht, dem kranken Menschen zu helfen, seine Weltsicht neu zu ordnen. Wir müssen ihm helfen zu realisieren, dass er ein Prozess in der Raumzeit ist. Kein isoliertes Wesen, das von der Welt der Gesunden ausgeschlossen ist und irgendwo in der linearen Zeit umhertreibt und sich unweigerlich auf die Vernichtung zubewegt. Befragt nach den Implikationen seiner Hypothese, räumt Sheldrake zunächst ein, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht so leicht zu beantworten sei, da es zu früh sei. Er hat seine Thesen nun erst einmal einer kontrovers diskutierenden Öffentlichkeit vorgestellt, von verschiedenster Seite Bestätigung und erste experimentelle Beweise erhalten. Doch ist er selbst äußerst interessiert an weiteren Experimenten, um herauszufinden, ob er recht hat. It would have great implications for learning theory, because it would say that man kann weitreichende Implikationen für Lerntheorien erwarten. Gewisse Lernmethoden sollten wirksamer sein, wenn man einer Methode folgt, die vorher schon benutzt wurde. Es wird also weitreichende Implikationen für die Bedeutung der Erziehung haben. Ebenso werden sich weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der Vererbungslehre und der biologischen Evolution ergeben. Es werden weite neue Forschungsgebiete in der Biologie damit eröffnet. Außerdem glaube ich, dass es vielerlei Implikationen für die Physik mit sich bringen wird. Wenn diese Felder tatsächlich existieren, genauso wie das Feld der Schwerkraft und das elektromagnetische Feld, dann müssen wir herausfinden, in welcher Beziehung es zu den in der Physik bekannten Feldern ist. Dies könnte ein Schlüssel zur Entwicklung einer einheitlichen Feldtheorie sein. Obwohl bereits einige Beweise und Indizien vorliegen, steht der endgültige und eindeutige wissenschaftliche Beweis für Sheldrakes Thesen noch aus. Er selbst schlägt einige Experimente vor, um seine Thesen zu testen. Denn für einen Wissenschaftler steht und fällt eine Theorie mit experimentellen Beweisen. Und Sheldrake ist bereit, sich diesem Urteil zu stellen. Er schlägt folgende Experimente unter anderem vor. Der unzweideutige Weg wäre für ihn, wenn man eine große Zahl von Ratten oder anderen Tieren eine neue Aufgabe an einem bestimmten Ort erlernen ließe und dann untersuchte, ob ähnliche Tiere dieselbe Aufgabe an einem hunderte von Kilometern entfernten Ort schneller lernten. McDougalls Experimente allerdings nicht über einen solchen langen Zeitraum. Experimente mit Kristallen, wobei die Kristallisation neuer Substanzen beobachtet wird. Man sollte erwarten, dass der Kristallisationspunkt bei solchen Substanzen zeitlich früher liegt, wenn dieselbe Substanz vorher schon einmal zur Kristallisation gebracht worden ist. Die Untersuchung abnormer Formen bei der Fruchtfliege Drosophila und schließlich soziologische Untersuchungen. Mit speziell angelegten Experimenten und mit verlässlichen quantitativen Daten soll untersucht werden, ob es zum Beispiel in diesem Jahrhundert zunehmend leichter geworden ist, Fahrrad und Auto zu fahren, Klavier zu spielen, eine Schreibmaschine oder auch einen Computer zu bedienen. Unter Ausschaltung wahrscheinlicher Einflüsse anderer Faktoren, wie verbesserter Maschinenkonstruktion, besserer Lehrmethoden und höherer Lernmotivation. Bleibt noch die Frage nach dem eigentlichen Ursprung neuer Formen, neuer Verhaltensweisen und subjektiver Erfahrungen. Solche Fragen, so Sheldrake, können nur durch Theorien beantwortet werden, die über den naturwissenschaftlich fassbaren Bereich hinausgehen. Sheldrake bietet vier Möglichkeiten an. Erstens, modifizierter Materialismus. Genauso wie das Konzept der Materie um die physikalischen Felder und um die Ansicht erweitert werden musste, dass materielle Teilchen eine Form von Energie sind, genauso kann es um die Auffassung von M-Feldern erweitert werden. Bewusstsein würde hier nur an seinen Wirkungen der M-Felder auf das Gehirn gemessen. Gedächtnis würde nichts anderes als die morphische Resonanz von vergangenen Zuständen des Bewusstseins heißen, Eindrücke seines eigenen M-Feldes jedoch nicht im Gehirn gespeichert. Neuerungen und Kreativität würden allein dem puren Zufall zugeschrieben werden. Das menschliche Leben hat keinen anderen Sinn als die Befriedigung biologischer und sozialer Bedürfnisse. Weder die Evolution des Lebens noch das Universum in seiner Gesamtheit haben irgendeinen Sinn oder weisen eine Richtung auf. Zweitens, das bewusste Selbst. Bewusstsein wird hier als zusätzliches Ursachenprinzip akzeptiert. Es mischt sich in die Aktivitäten der M-Felder ein, bleibt selbst jedoch von ihnen unberührt. Die Funktion des Bewusstseins besteht in der Auswahl unter alternativen Möglichkeiten und in der Bewusstwerdung dieser sich bietenden Wahlmöglichkeit. Gedächtnis könnte dann als direkter Zugang des Bewussten selbst zu seinen eigenen vergangenen Entwicklungsstadien erklärt werden. Neuerungen und Kreativität werden entweder dem Zufall oder einer transzendenten Kraft zugeschrieben. Drittens, das schöpferische Universum. Allem Leben, dem gesamten Kosmos, wohnt Kreativität inne. Es könnte sogar eine Hierarchie immanenter Schöpfungskräfte auf allen Ebenen geben. Solch eine Hierarchie könnte zwar die Evolution erklären, nicht aber die Schöpfung des Universums selbst. Auch könnte diese immanente Kreativität kein Ziel haben, solange es im Universum nichts gibt, auf das sie sich zubewegen kann. Danach würde sich die gesamte Natur ständig weiterentwickeln, aber blind und richtungslos. Viertens, transzendente Wirklichkeit. Das Universum als Ganzes kann nur dann eine Ursache und einen Zweck haben, wenn es durch eine bewusste Kraft geschaffen wurde, die über sich selbst hinausgeht. Dieses transzendentale Bewusstsein würde sich im Gegensatz zum Universum nicht auf ein Ziel hin entwickeln, vielmehr fände es sein Ziel in sich selbst. Es würde nicht auf eine endgültige Form zustreben, da es in sich selbst bereits vollständig ist. Die mehr oder weniger begrenzte Ganzheit von Organismen auf allen Ebenen der Komplexität könnte demnach als Spiegelung der transzendenten Einheit betrachtet werden, von der sie abhängen und von der sie letztlich abstammen. Sheldrake macht deutlich, dass diese vierte, von ihm als metaphysisch bezeichnete Position, alle vorher beschriebenen umfasst, sie alle gleichsam hervorgebracht hat. Im Sinne der Quintessenz von Sheldrakes Thesen ist dies auch nur folgerichtig. Die Schöpfung geschah nicht einmal, am Anfang der Welt, sondern geschieht jeden Augenblick neu. Nichts ist festgelegt. Alles kann sich ändern. Völlig neue Verhaltensweisen, Strukturen und Formen werden zugelassen. Was wir Naturgesetze nennen, sind vielleicht nur Gewohnheiten. Nichts ist durch zeitlose Gesetze festgelegt. Unter dem Titel Jenseits der Naturgesetze brachten wir heute im Forum der Wissenschaft einen Beitrag über Rupert Sheldrakes Thesen der morphogenetischen Felder. Autor der Sendung war Thomas Reichau. Es sprachen Barbara Lankau, Dieter Hufschmidt, Jens Scholkmann und Hans Kemner. Regie Till Bergen, Redaktion Wolfgang Kirchesch. Am kommenden Dienstag senden wir im Forum der Wissenschaft einen neuen Beitrag von Uli Olvedi. Sie widmet sich dem Thema Kreativität. Titel ihrer Sendung: Auf der Suche nach der verlorenen Kreativität. Der Mut, anders zu sein, ist Voraussetzung.